Haupt und mit Menschen marschieren wir voran. Beschlossen die Gedichte und somit eine neue Zeit bricht an. Mit stolzem Mut nur dazustehen. Ehre, Freiheit, Vaterland, unsere Fahne wird wieder wehen. Ja! Voraus unsere Fahne, schwarz, weiß, rot, die flattern hoch im Wind. Wir kennen keine Furcht und kämpfen bis zum Tod, die neue Zeit beginnt. Stolze Mut nur dazustehen. Ehre, Freiheit, Vaterland, unsere Fahne wird wieder wehen. Unsere Ehre kann niemand brechen, für Freiheit kämpfen wir. Vereint werden wir das Vaterland rächen, am Ende siegen wir. Vaterland, stolze Mut nur dazustehen. Ehre, Freiheit, Vaterland, unsere Fahne wird wieder wehen. Ehre, Freiheit, Vaterland, unsere Fahne wird wieder wehen.